Genosse Kim Jong-un schenkte dem Kreis Samjilion die Fahrzeuge für die Landwirtschaftsentwicklung und Geschäftsführung. Am 27. November gab es eine Veranstaltung zur Übergabe der Geschenke von Genosse Kim Jong-un im Kreis Samjilion Bezirk Ryanggang. Daran nahmen die Funktionäre der betreffenden Bereiche und des Kreises und die Werktätigen teil.